Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 64 und ich bin der Andi. Im Januar 2020 habe ich meinen geliebten alten Forri verkauft, der mich 14 Jahre treu begleitet hatte. Die ältere Hörerschaft erinnert sich. Ihn nochmals TÜV-fertig zu machen, hätte mehrere tausend Euro gekostet und lohnte sich nicht, zumal mein jetziger schon auf dem Hof stand. Ich hoffte inständig, er würde nicht ausgeschlachtet und könne neuen Besitzern noch einige Jahre fernab des TÜVs Freude bereiten. Wohin es ihn verschlagen hatte, war mir allerdings nicht bekannt. War. Denn nun weiß ich, er ist in Litauen zugelassen. Das Auto wurde aufbereitet, schön poliert, aber den TB-Aufkleber auf der Innenseite der Heckscheibe hatte man nicht entfernt. Der ist wiederum einem aufmerksamen Geocacher aufgefallen, der ihn gelockt und direkt auch ein Foto gepostet hat. Leider war auf dem Bild der TB-Code lesbar, weshalb ich das Foto, nicht jedoch das Log selbst, gelöscht habe. Daher weiß ich, dass es ihm gut geht, meinem alten Cashmobil. Welch schöne Überraschung nach einer Odyssee sonntäglichen Schrittierens in den Wäldern Oberbergs. Womit wir beim Thema wären. Die heutige Konserve steht ganz im Zeichen des Geocachings. Naja, theoretisch können Sie sich auch leidensfähige Nicht-Cacherinnen anhören, sofern es Sie interessiert, wie ein dicker alter Mann sinnierend durch die oberbergischen Wälder schnauft. Falls nicht, wäre jetzt der ideale Moment abzuschalten, denn da kommt auch schon der Zusammenschnitt. So, Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Wir sind in Engelskirchen. Ich muss meinen Cash warten. Die Waldkapelle. Problem an der Kiste ist gewesen, erstmal war da ein Paddling, der war angeblich weg. Dann haben wir einen neuen gelegt, dann hat aber jemand den alten gefunden. Der war aber nass. Dann wurde in dem gelockt. Habe ich zwar eine Note hinterlassen, hat aber nichts gebracht. Jetzt schreibt einer, der Baum ist umgefallen. Und es schreibt ein anderer, ja, der Paddling ist nass. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der den alten oder den neuen gefunden hat. Also es ist kompliziert. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir gehen jetzt einfach mal gucken, nehmen alle Paddlinge weg und legen dafür einen neuen hin. Oder wir finden den trockenen und lassen den da. Mal sehen. Das ist dann für heute die Wartung Nummer 1. Und danach werden wir noch eine kleine Runde gehen, weil wir müssen ja schrittieren. Irgendjemand braucht ja hier ganz furchtbar viele Schritte. Und sobald sie dann ihre Schritte hat, machen wir noch die Wartung 2. Wenn wir das dann noch können, also wenn ich dann noch laufen kann und physisch in der Lage bin, den zweiten Cache zu warten, der aber allerdings schon angezählt ist und eigentlich schon viel länger deaktiviert ist, wegen Bäume und so. Aber irgendwas ist ja immer, boah, wie sieht's denn hier aus? Da müsste ich mal ein Foto machen. Das ist natürlich immer blöd mit dem Foto, mit meinem Gefrickel. Ah, meine Holde gibt mir ihr Handy, sie ist so lieb. Ach, so, wie funktioniert denn ihr Handy? Da und da? Aha. Ist das ein schönes Bild? Ja, ich behalte das mal, Schatz. Ne? Ich mache noch mehr Fotos. Kriegst du gleich wieder. Dankeschön. Also hier standen neulich noch richtig viele Tannen. Was heißt neulich? Ich bin ja schon länger nicht mehr hier gewesen. Man könnte gucken, als ich die letzte Wartung gemacht habe, war das. Da waren ziemlich viele Tannen und man musste sich ein Loch suchen, um die Kirche zu fotografieren. Und jetzt steht sie da in aller Pracht. Und es ist überhaupt kein Problem mehr. Also mache ich doch ein Foto. Wer weiß, wann das wiederkommt. Ist so schön hier eigentlich. Und man kann hier so weit gucken. Naja, bis zum nächsten Berg, aber es wird euch gefallen. Ah, soll ich dich so fotografieren, dass dir der Kirchturm aus dem Kopf wächst? Nein, das macht man nicht, ne? So, und nochmal so. Müsste gut sein. Zur Not, wir kommen ja hier nochmal vorbei, wenn das Licht ein bisschen anders ist, so in Stunden nach dem Spazierengehen. Die machen das hier schon interessant. Man hat hier ein Tal und Baumstämme, viele Baumstämme und dann hat man einfach etwas höher die Bäume stehen lassen, die man abgesägt hat, damit man die Baumstämme daran lehnen kann. Jetzt kann man nur hoffen, dass das Flachwurzler, also Tellerwurzler sind es ja Tannen bzw. Fichten. Und wenn das nämlich jetzt unterspült würde und das Ding knackt weg, dann rollen die ganzen Stämme wunderbar ins Tal und das wird die Häuser da unten mehr als beschädigen. Gibt sogar einen Dürrständer. Ha, ist der Knaller. Die haben ja hier an alles gedacht. Also im Moment hält sich ja das Geschnaufe ein wenig in Grenzen und ich weiß, ihr hofft darauf. Kommt aber noch. Weil im Moment gehen wir ja bergab. Aber irgendwann gehen wir dann bergauf. Und dann kommt ihr alle auf eure Kosten, den alten dicken Mann mal wieder keuchen zu hören. Aber mache ich ja gern für euch. Oh. Das haben sie hier auch ein bisschen hübscher gemacht. Im Gegensatz zu früher, glaube ich. Das fotografieren wir auch nochmal. Wie war denn das jetzt noch? Also ich muss da drauf drücken und dann muss ich hier hochziehen und dann kann ich, ja. Ich kann jetzt mal ein kleines Video machen, da freut sich die. Ja, muss ich ein Stückchen zurückgehen, so. Die Abkürzung. Nee, das ist der Weg. Ja, hier geht's zur Kapelle. Komisch. Ordentlich zugewachsen hier. Na, war ja aber schon lange nicht mehr, echt. Die Sonntagsglocken. 10:10. Ja, Tatsache, den Baum hat es zerlegt, aber richtig. Ich glaube, da muss ich auch nochmal ein Foto machen. Ja, dann gehe ich davon aus, dass die hier den... Ja, aber ich gehe davon aus, dass der Paddling hier irgendwie da unten drin liegt und dass es der alte Paddling war. Und das ist das Problem. Der liegt nämlich dann im Wurzelbereich. Ja. Und der ist dann Zelluloseklumpen. Das ist wohl wahr. Aber die Frage ist, wo sie ihn jetzt hier wieder versteckt haben, die Spezialisten. Weiß man ja nicht. Wo mögen sie ihn hingetan haben? Das ist die große Frage. Weil Möglichkeiten gibt es viele. Der Baum ist umgefallen, meine Fresse. Ein Hasengrill. Gucken wir mal beim Hasengrill. Nein, am Hasengrill ist er nicht. Unglaublich. Also, ist der nass? Nee. Das ist der neue, ja. Aber das ist doch trocken, oder? Den nehmen wir mit nach Hause. Und den lege ich da wieder hin. Weil das sind die alten Logbücher, denke ich. So wird das sein. Moin! Aber wo der alte ist, weiß ich nicht. Finde ich hier nicht. Aber wenn man es zusammengelegt hat, na, weiß der Geier. Für mich geht jetzt von dem Baum, so wie er ist, erstmal keine Gefahr aus. Insofern tue ich den mal wieder dahin, wo er hingehört. Hier ist nichts. Ist natürlich jetzt müßig. Jetzt könnte ich hier natürlich noch suchen, ob ich den alten Paddling finde, aber es ist halt müßig, ne? Dann Zelluloseklumpen glaube ich jetzt erstmal so nicht. Weiß der Geier. Auf jeden Fall Der Cache ist in Ordnung, den schalte ich so wieder an. Also brauche ich den einen Ersatz-Paddling nicht. Jetzt könnte ich natürlich dann gleich zwei Caches legen. Ist der Hammer, ne? Nein, machen wir nicht. Einen. Maximal einen. So. Ich schnaufe schon wieder. Kommt davon, wenn man am Hang kraxeln muss. Jetzt machen wir das Navi an. Weil ich habe gestern einen lustigen Track drauf gespielt. Den möchten wir jetzt ja auch gehen. Bis hierhin komme ich ja nur alleine, aber so, weiter geht's. Oh, es geht steil den Berg rauf. Ein steiniger Trail. Das macht mich jetzt schon wieder fertig. Wir haben bestimmt 14 Grad oder so. Und ich schwitze schon wieder wie so ein... Genau. So. Karte. Mann. Zwei Satelliten. Na toll. Vier Satelliten. Drei. Wieder nur drei. Aber drei andere. Das ist ganz toll. Ist echt steil hier. Erinnert mich ein bisschen an den Pfad, den wir bei der Bundeswehr immer rauf und runter mussten. Da war nur mehr Sprung auf Marsch. Und Deckung. So. Da haben wir es doch. Also das kannst du vergessen. Den Track, den muss ich erstmal anders färben. Weil in hellblau sehe ich hier nichts. Track. Farbe wählen. Nehmen wir mal dunkelblau oder rosa. Rosa. Karte anzeigen. Das geht. So, wir sind jetzt da und müssen nach. Ich tippe mal nach da. Ist das der richtige? Ja, könnte sein. Kann sein. Hier riecht es, als würde es irgendwo brennen. Riechst du das auch? Ja, da. Moin! Wir campen im Wald. Na, da war das Näschen ja noch in Ordnung. Wir leben im Wald. Hm? Oh, liegt. Bitte? Nee. Mountainbiker sind hier wohl nicht erwünscht. So viel Scheiße hier beim Weg liegt. Na, es ist ja auch eigentlich mehr nur ein Trail. Matschepampe. Hier haben sie mal eben einen kleinen Wendeplatz gebaut. Hier liegt eine ganze Menge Holz. Das ist geschottert, wahrscheinlich, damit die Holz-LKWs drehen können. Aber, wie ich das sehe, sind wir hier richtig. Wild campen im Wald, da komme ich immer noch nicht drüber. Vielleicht dürfen die das, weiß ich nicht. Vielleicht sind das hier auch die Waldarbeiter oder keine Ahnung. Das machen die ja hier gerne mal. Ist ja nicht so, dass hier jeder Waldarbeiter wohnt. Oder die haben hier ihr Tageslager. Ja, vielleicht machen die hier Holz. Oder hier machen welche ihre Jagdübernachtung oder ihren Outdoor-Test, weil sie demnächst irgendwo nach Hintertupfingen ans Nordkap, weiß ich nicht wohin wollen, und ihre Ausrüstung testen. Dennoch ist dieses Feuermachen im Wald dann möglicherweise eher schon kritisch. Und das ist halt ein richtiges Feuer, weil das konnte man ja auch gut riechen, dass dem so ist. Naja, muss jeder selber wissen. Aber ich meine, das eine war ja ein Zelt. Aber das andere, das war ja schon mehr so ein Schutz aus Brettern. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ding entweder für länger aufgebaut ist. Das heißt, die wohnen da wirklich. Ne? Die wohnen da wirklich. Oder das ist hier für irgendeine Camptour oder so extra mal gemacht worden. Aber das machst du nicht einfach mal eben so, weil du findest diese Bretter ja auch nicht einfach so im Wald. Spannend. Boah, ich schätze, die hätten sich mit Sicherheit auch mit uns unterhalten, wenn wir hingegangen wären. Aber was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, weißt du? Aber trotzdem ja irgendwie so ein bisschen voll das Klischee, ne? So Holzfällerhemd, Vollbart, Hut auf. Merk dir mal da die Stelle, Schatz. Da sind wir gleich. Wir hatten von hier ein bisschen Aussicht über das Tal hinweg auf den nächsten Hügel. Und dahin führt der Weg. Da in der Gegend habe ich auch vor, den neuen Paddling zu legen. Dann haben die Leute noch ein bisschen Beifang, wenn sie hier die Runde schon gemacht haben oder hier spazieren gehend an der Waldkapelle vorbeikommen und auch in diese Richtung gehen, dass sie da ein wenig cachen können. Aber dauert noch ein bisschen, bis die Kurve kommt. Bitte? Ich habe ja ab und zu bei einem großen Outdoor-Geschäft mit mehreren Filialen und Online-Versender das mit dem G Sachen eingekauft und seitdem bekomme ich immer so ein Heft, klar, mit Teilen, die beworben werden, aber auch schönen Geschichten über Reisen, wo man hin kann. Und just in dem, was gestern kam, war auch der Brocken drin. Und es ist dann immer schön, wenn man mal so sieht, so hey, da warst du schon. Aber ich glaube, mit meiner momentanen Konstitution würde ich das besser lassen. Trotzdem war die Holde neidisch, als ich ihr mal das Luftbild gezeigt habe. Guck mal da habe ich gestanden. War schön. Und hier, von den Steigungen her und auch von der Landschaft, passt es im Moment und es mutet ein wenig so an. Müsste ich auch noch mal wieder hin. Und nach Wernigerode. Ins Luftfahrtmuseum. Aber in diesem Luftfahrtmuseum gibt es ja bekanntlich den UI-Simulator, also Bell UA-1 Hubschrauber. Und nach meinem Erstflug mit dem Teil bin ich dem verfallen. Also wenn ich da wohnen würde, glaube ich, würde ich da hunderte von Euro in diesen Simulator stecken. Aber naja, trotzdem immer mal wieder ein Grund, dahin zu fahren. Morgen. Die bauen jetzt hier überall Hochsitze ohne Dach. Wahrscheinlich fehlt das Dach nur noch. Also die Grundgeschichte steht schon. Aber das Dach fehlt halt noch. Müsste ich mal ein Foto machen. Holde ist begeistert. Handy rein, Handy raus. Ich gehe mal davon aus, weil hier jetzt neue Schonungen wachsen, demnächst überall da, wo sie jetzt abgeholzt haben, dass sie sich da, auch weil hier unten ein Bach läuft, nämlich der Horpebach, dass sie sich dann erhoffen, dass es eine schöne Wildschweinjagd gibt. Kann ich mir gut vorstellen, dass der macht schöne Fotos, dieses Handy. Warum? Soll ich das videografieren oder was? So, irgendwie Fotostrecke, hoffe ich. Musste mal gucken, ob es geklappt hat. Meine Brille beschlägt, weil ich eine Mütze auf habe. Und der Schirm verhindert, dass die Feuchte meiner Augen hinter der Brille nach oben abziehen kann. Mir ist warm. Es geht bergab, im Schatten. Jetzt kommt wieder Sonne. Und dann kommt das Tal. Wahrscheinlich mit ganz vielen Mücken. Und dann überqueren wir diese Straße, wo eben dieser Lärm dieser Motorradfahrer war. Und dann geht es drüben den anderen Berg rauf. Der ist hoch. Da sterbe ich wahrscheinlich, bis ich oben ankomme. Weil wegen meiner körperlichen Konstitution, also vielleicht wie so ein Mops. Meine Holde hält es dann so ein bisschen wie Loriot. Ein Leben ohne diesen Mops ist möglich, aber sinnlos oder so. Vielleicht geht das ja auch irgendwann wieder weg, wenn diese Pandemie vorbei ist. Es ist kein Deutz. Es ist ein Hanomag. Ein Hanomag-Trecker, der hier unten die Horbstraße langfährt. Na, wie fein. Hier hängen noch überall diese Flatterbänder rum, von wegen Waldarbeiten und allem. So lieblos an den Rand gemacht. Morgen. Hallo, morgen. Ah, das ist schön. Von hier unten kann man sehr gut sehen, an einem Beispiel, hier sind natürlich jetzt gerade keine Häuser, aber wie es auch aussieht, da, wo ich eben von gesprochen hatte, in der Nähe der Waldkapelle, wie sie das Holz gelagert haben mit etwas höher abgesägten Bäumen, an denen diese ganzen Holzstämme lehnen. Da leihe ich mir jetzt mal von der Holden das Fotogerät. Handy rein, Handy raus. Mittlerweile ist das so, als würde ich das mit meinem machen. Man kennt sich jetzt aus. Ein paar Mal gemacht und schick. So. Nee, es ist definitiv nicht schön, wenn der ganze Rotz ins Rutschen kommt. Aber das ist nicht nur hier so, ne? Also bewahre, das ist überall hier so. Egal, ob das in Lindlar oder in Kürten oder in Engelskirchen oder sonst wo hier in der Gegend ist, das machen die hier alle. Genau so. Irgendwo am Hang ein paar Bäume ein bisschen höher stehen lassen und alles andere dran lehnen. Fahrrad? Ja. Mountainbike. Ah, ein bisschen besser weitergehen. Wenn der hier durch die Pfütze rotzt, dann haben wir ein Problem. Danke. Bitte nicht durch die Pfütze. Danke. Eine Mountainbikerin. So, da plätschern ist der Horpebach. An der Horpestraße. Und hier ist der Übergang, theoretisch. Theoretisch. Was sagt das Navi? Ich könnte den Track hier auch einstellen, eigentlich. Also für die Leute, die hier gerne mal in der Gegend mit ein bisschen Aussicht, Lärm von der Straße, überall Wässerchen für den Hund und 8 Kilometer Spaß haben wollen. Und ein bisschen wandern und vielleicht dabei den einen oder anderen Cache mitnehmen möchten. Warum nicht? Meine Holde ist verschwunden. Eigentlich ging sie hinter mir. Ah, sie telefoniert. Jetzt habe ich direkt so einen Ohrwurm aus der Neuen Deutschen Welle im Kopf. Telefonat in der Wildnis. Telefonat bei 14 Grad. Oder so, was weiß ich. Das Ding in meinem Kopf macht schon mal komische Sachen. Kennt ihr das? Ihr seht irgendwas oder denkt über irgendwas nach und dann kommt von einer ganz anderen Ecke irgendeine andere Neurone von irgendeinem anderen Gedanken und eine beachtet nicht hier diese, wie bei Tron, diese Elektrovorfahrt, da macht das Puff und dann hast du einen total schwachsinnigen Gedanken oder so. Passiert mir dauernd. Ich weiß auch nicht. Ist ja vielleicht so ein Linkshänder-Ding. Man sagt denen ja nach, die sind kreativ. Ich weiß es nicht. Aber interessanterweise, wenn man mal so guckt, es gibt viele Leute, die im Fernsehen so als Schauspieler oder Künstler oder sonst irgendwas machen, die Linkshänder sind. Achtet mal drauf. Kreativ eben. Ein Blick zurück. Sie telefoniert nicht mehr. Dann holt sie vielleicht gleich auf. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. auf der Karte gestern. Erschien die Sache mit dem Track gar nicht so schlimm. Aber jetzt bin ich hier unten im Tal, möchte über die Straße gehen, warte halt noch den Moment auf meine Holde, aber möchte über die Straße gehen und sehe auf der anderen Seite diesen oberbergischen Hügel aufragen. Steil. Richtig steil. Wow. Tja. Ah, jetzt sieht's nicht mehr so schön aus. Jetzt ist da die Backe vom Telefonieren dran. So, oh, ist das schön, farbenprächtig. Betont ja hier sehr die Farben. Ja, da gehen wir jetzt hoch. Wenn wir nicht vorher überfahren werden. Nö, ist ganz gut einzusehen hier. Habe ich links oder rechts überlegt? Ich meine, ich habe rechts überlegt. Und dann gehen wir die Schlaufe. Ja, das ist gut. Glücklicherweise geht das Ganze hier in Serpentinen. Also, ich habe mich bemüht, anhand der Höhenlinie nicht die extreme Variante zu nehmen. Dann habe ich mir gestern die Luftbilder angeguckt. So auf der Karte, im Internet. Und festgestellt, die haben wir für die Gegend schon 2021er. Sprich, derzeit sind schon die aktuellen Autos auf der Einfahrt sichtbar. Normalerweise, wenn man hier irgendwo spazieren geht oder casht und so ein scheiß Handy geht, dann ist das so, irgendeiner liegt im Sterben, irgendeiner hat einen Schlaganfall, irgendeiner hat dies, einer hat das. Was will denn deine Arbeitskollegin heute machen? Da sind keine Kinder. Und wenn die Bude nicht brennt, was soll denn da so schlimm sein? Unglaublich. Da oben waren wir eben. Ja, 22:45. Und die Glöckchen klingen wieder. Jetzt sticht die Sonne ganz ordentlich in meinen schweißtriefenden Nacken. Mann, Mann, Mann. Bitte? Nee, die sind's nicht. Ich glaube, das sehen wir auf dem Rückweg. Weil wir machen jetzt ja eine. Mal gucken, was wir hier machen. Theoretisch geht hier ein Weg. Das müsste der sein. Also eigentlich nicht. Eigentlich kommen wir hier auf Spitz und dann geht ein Weg hier so lang. Vielleicht geht der hier wirklich hinter dem nach. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass sie jetzt Holz in den Weg gelegt haben. Tatsache. Guck, der ist es. Tja, nass. Möglicherweise zäckig. War ja mit zu rechnen, dass da irgendwann mal was kommt. Und mückig. Nee, ne? Willst du durch? Nee, will ich nicht. Mir ist das ja egal. Oder? Nee, will ich nicht. Ich glaube, den nehmen wir nicht. Der ist mir zu zäckig. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie anders dahin kommen. Alternativ. Ja, du wirst lachen. Wenn wir da hingehen, dann werden wir da oben auf den Weg kommen. Das denke ich mir. Querwald ein. Aber das ist natürlich. Da muss ich erstmal ein Foto machen. Wie ihr es euch bestimmt schon gedacht habt, habe ich die überwiegenden Längen der Aufnahme bis hierhin herausgeschnitten. Es ist schließlich nicht so, dass wir die ganze Zeit reden. Tatsächlich kann man längere Wegstücke miteinander durch den Wald spazieren, ohne sich unentwegt zuzutexten. Manchmal übernimmt das Zutexten sogar eine Arbeitskollegin meiner Holden, die selbst an einem Sonntag keine Ruhe geben kann, was mich wiederum auf die Palme bringt. Das kommt in Audioaufnahmen dann gern etwas ungehalten rüber, weil ich aus Datenschutzgründen selbstverständlich nur meinen Part konservieren darf. Das Problem der Draußenaufnahmen. Manche Sachen sind privat und manche am Stück unerträglich, zum Beispiel 15 Minuten Keuchen am Hang oder länger, die in bewegten Bildern gut rübergekommen wären, aber als reines Audio einfach nur meh wären. Darum erzähle ich euch, was ihr nicht sehen könnt und ich vor Anstrengung live nicht hätte berichten können. Passende Fotos gibt's im Blog. Natürlich nicht von mir. Nachdem wir den geplanten, quasi hoch zugewachsenen Weg voller nasser Flora nicht gehen wollten, stehen wir vor einem recht steilen, abgeholzten Hang. Selbstverständlich können wir den breiten, geschotterten Weg weitergehen, doch dann fiele ein größeres Stück just der geplanten Strecke weg, die einen Überraschungsmoment für meine Holde bereithielt. In der Hoffnung, oberhalb des Hangs auf den Weg zu stoßen, machen wir uns daran, den Hang zu erklimmen. Dort führt eine tiefe Fahrspur mit Pfützen und Sumpfgras hinauf. Die Alternative besteht in der restlichen Hangfläche, die mit kleinen Stämmen, Ästen und allem übersät ist, was von Holzfällern außer den großen Stämmen liegen gelassen wurde. Kurz gesagt ist es steil, uneben und dementsprechend anstrengend, zumal man sich gut überlegen muss, wohin man jeden Schritt setzt. Trotzdem stelle ich mich ungelenk an, strauchele und will mich an einem herumliegenden Ast abstützen. Dabei bohre ich mir den daran befindlichen Stumpf eines abgebrochenen Asts in die Handfläche. Wir lernen, Druck ist Kraft pro Fläche. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Daraus folgt, Masse von dicker alter Mann mal Erdbeschleunigung geteilt durch Spitze von abgebrochener Ast gleich Auer und Blut, aber nicht hingefallen. Insgesamt bin ich froh, Minuten später auf dem Weg anzukommen, den, am Rande bemerkt, meine sportliche Holde flink wie eine Gams am Berg weit vor mir erreichte. Dort wenden wir uns nach rechts, um nach ca. 100 Metern festzustellen, dass der Weg dort ebenso zugewachsen und nass wie unten ist. Wieder legen wir keinen Wert auf das Zeckenparadies und beginnen, über eine weniger steile abgeholzte Fläche abzukürzen, die, wie vor, mit Astschnitt belegt ist. Oben angekommen befindet sich allerdings kein Weg, sondern eine Dickung, die uns vom erhofften Weg trennt. Wir müssen uns nach links wenden, weil dort höhere Bäume sichtbar sind und schaffen es nach einigem Gestrauchel durch die Wälder, denn auch hier haben Waldarbeiter den Wald verjüngt und alles liegen lassen, einen Weg zu erreichen, just an der Stelle, die ich als Überraschung für meine Holde vorgesehen hatte. Kleine Anmerkung am Rande. Ich habe seit einer Weile aufgrund der Überlastung einer Sehne unter meinem Fuß Probleme mit einem Fersensporn. Bei ungewohnter Belastung, Fehlbelastung oder Überlastung meldet er sich und der erste steile Hang über Stock und Stein war offenbar so ein Auslöser. Mit diesen Informationen schalte ich zurück auf den Weg. Genau. Das war die Überraschung. Eigentlich wären wir über Burg gekommen, weil da oben ist Burg. Und wir hätten den Weg über Burg an der Kapelle vorbei und jetzt gehen wir hier ein Stück runter und dann wieder in Richtung Horpe. Ganz genau. Ich dachte mir, dass es dich überraschen wird. Ja, das ist es auch. Also wenn du gucken willst, ob deine Station 1 da ist, kannst du das gerne machen. Sollte man nicht meinen, ne? Deswegen wollte ich da ja auch ein bisschen weiter da hinten in dem Bogen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Abstand hinkriegen. Die Dose legen, weil dann wäre das entweder Beifang für hier oder Beifang für da. Ja. Weil ich glaube, dazwischen liegt nirgendwo was. Hätte man das gut machen können. Was? Er hat uns doch gesagt, wenn es direkt am Weg liegt, hat er kein Problem. So, also gilt das immer noch für mich weiter. So sehe ich das. Für die letzten Kilometer haben wir 26 Minuten. Fein. Ja, es lag dann wohl eher am Gelände. Moin. Da sind wir jetzt eben hochgelatscht. Da den Hang rauf, ja. Dann ein Stück nach da, dann da oben rüber und dann hier diesen Bogen wieder. Wir hätten eigentlich direkt hier rüber gehen können, aber das wollte ich halt nicht, ja. Weil ich dachte, wir kommen dann doch noch auf Burg an, aber leider, leider war es das ja nicht. Ich habe mich immer schon die ganze Zeit gewundert, die guckt jetzt in ihre Karte. Hoffentlich fällt es ihr nicht auf, wegen der Überraschung und so. Aha. Kommen wir bestimmt über 8. Ja. Ja, wobei, also der Rückweg zur Kapelle ist dann gar nicht mehr so schlimm. Geht dann quasi nur noch gerade. Aber ja, wir haben ja gleich noch das Stückchen Just Straight. Aber da muss ich echt gucken, wie es meinem Fuß geht. Also wenn der richtig wehtut, dann lasse ich das. Dann mache ich das irgendwann einen anderen Tag. Weil keinen Bock, heute Abend wieder an der Krücke zu gehen. Also von hier sind wir wie weit weg? 400 und... Hier könnte man doch schön die Dose hin tun, was? Psst. Muss ich jetzt rausschneiden. Könnte man. Tun es aber dahin. Ich denke, wir tun ihn da, nicht direkt da dran. Tja, 520 Meter Luftlinie zur Waldkapelle. Aber ich glaube, das wird nichts geben. Das wird nur über einen Kilometer. Hä? Habe ich jetzt alles? Teflon habe ich. Navi habe ich. Fuß ist auch noch dran, das merke ich sehr deutlich. Naja, ganz tolles Abenteuer. Das hat man jetzt davon. Wenn man sich irgendwo an der Karte einen Weg aussucht, einen schönen Track malt, dann meint man, müsse dahergehen und dann ist das alles Kacke, weil er zugewachsen ist und zäckig und nass und feucht und hochbegrast und überhaupt. Und dann nimmt man die Abkürzung den Hang hinauf. Über Reisig und das, was die Holzfäller übrig gelassen haben. Und übrig bleibt ein schmerzender Fuß. Tja, so kann's gehen. Aber was tut man nicht alles? Dafür hat man wieder ein bisschen Kondition bekommen. Und demnächst sind die ganzen Sachen wieder weg, weil man sich ja nicht bewegen kann wegen dem Fuß. Ein Teufelskreis. Die Landschaft ist echt hübsch. Aber die 10.000 Schritte, die haben wir dann gleich. Die hast du schon. Echt? Ich habe 9.5. Ich hatte schon 1.4 zu Hause. Ah. Gut. Hier sind wir eben hochgekommen. Sind wir ja. Wir sind ja von links gekommen. Wir sind ja eben, wollten wir ja hier rechts gehen. Aber dann sind wir ja diesen komischen Berg hoch, da wo diese abgebrochene Laterne war. Das war ja der Hang, den wir hochgegangen sind. Und jetzt kamen wir von der anderen Seite dahin. Aber das Stückchen hier, das müssen wir halt runtergehen, damit wir wieder auf die den Straßenübergang kommen. Ja. Ja. Irgendwie ist ja egal. Hauptsache, wir kommen wieder runter, damit wir drüben wieder hochgehen können. Ist halt jetzt halt nicht dieser typische Traddi, weißt du, wo du den mit dem Auto anfahren kannst. Sondern da werden die ja trotzdem, da werden die ja trotzdem ein Stück gehen müssen. Auch wenn sie hier unten parken, wo auch immer. Aber es sind halt ein paar Meter zu gehen. So, dann können sie sich überlegen, ob sie den Abstecher machen, wenn sie deine 100-Morgenwald-Runde gehen. Oder was auch immer. So als Beifang, weißt du? Weil theoretisch liegt da nichts, außer da hat noch irgendeiner ein Multi hingelegt, was ich aber nicht glaube. Ich habe gleich Blut im Schuh, glaube ich. Ich habe den jetzt ja fester geschnürt. Und jetzt die Zehen ziemlich zusammen. Und ich glaube, da ist eine so eine Spitze, die sich gerade in den anderen hineinarbeitet. Jetzt zieht das auch noch zu. Was für ein Scheiß. 8 Kilometer. Echt? Ja, dann haben wir den noch richtig gemacht. So. Ich war froh, am Auto angelangt zu sein. Wie erwähnt, hatte ich den Schuh am schmerzenden Fuß fester geschnürt, um die Stabilität zu erhöhen. Als Nebeneffekt hatten die Zehen nicht mehr die Freiheit, die sie vorher hatten. So kam es, dass ich die Nagelecke des kleinen Zehs schmerzhaft in seine Nebenzehe einarbeitete. Und wie es der Zufall wollte, hatten wir weder Nagelschere-Knipser noch Nagelfeile oder ein Taschenmesser dabei. Cashen ohne Multitool. Leben am Limit. Bemerkenswerterweise befand sich im Auto ein grüner Plastikkoffer aus einem Discounter mit Gartenwerkzeug für den Friedhof, dessen Inhalt wir umgehend sichteten. Mit Minihake und Handschaufel konnte ich in dieser Sache selbstverständlich nicht viel ausrichten. Der schartige Fugenkratzer hätte im Zusammenspiel mit einem Stein gegebenenfalls eine Chance bieten können, doch dann hätte die Holde meine Ungelenkigkeit als Operateurin ausgleichen müssen, was sie möglicherweise abgelehnt hätte. Bringe sie nicht in die Bedrouille. Glücklicherweise hielt der Koffer auch eine Rosenschere bereit und damit eine vielversprechende Möglichkeit auch für mich. Nachdem ich Klinge und Gegenseite sowie den verletzten Zeh mittels Desinfektionssprays und Taschentüchern gereinigt hatte, setzte ich die Schere an. Nun hat diese Schere eine breite Auflage unten und eine mehr oder weniger scharfe Klinge, die rechts daran vorbeischneidet. Diese untere Seite war dummerweise zehseitig zu breit, um das erforderliche Stück Nagel zu entfernen. Darum drehte ich die Schere um, setzte todesmutig die Klinge von unten am Nagel an und drückte zu. Dann rief die Holde per Handy den Notarzt. Nein, Scherz! Die gestutzte Flanke des Zehennagels sah zwar nicht sehr ansprechend aus, war jedoch ausreichend kurz und eine weitere Verletzungsgefahr gebannt. Ich sprühte nochmals Desinfektionsspray drauf und bekleidete den Fuß wieder ordentlich. Zwar musste die endgültige Pediküre mit vernünftigem Equipment bis zu Hause warten, aber zumindest stand der Wartung des zweiten Caches nichts mehr im Weg. Dann kommen wir zu Teil 2, Just Straight. Eine Cache-Wartung. Die Schranke ist zu. Ab und zu ist sie mal auf. Ab und zu ist sie mal zu. Irgendwas ist hier immer. Aber naja. Es zieht sich langsam zu. Das ist sehr unangenehm. Es könnte nämlich sein, dass es dann regnet. Aber zum Glück ist es ja nicht so weit bis dahin, wo wir hinwollen. Der Weg ist auch ziemlich zugewachsen, kennt man so hier gar nicht. Offensichtlich waren hier nicht mehr viele Leute unterwegs, seitdem hier Holz gemacht wurde. Was auch der Grund ist, warum der Cache so lang disabled ist. Aber der ein oder andere ließ sich ja nicht davon abhalten, ihn suchen zu wollen und scheiterte kläglich. Weil laut neuem Luftbild sind die Bäume gar nicht mehr da, an denen der Cache lag. Nun ja, zwischendurch sind wir beim Cache Waldkapelle am Auto angelangt. Dort konnte ich mittels einer Rosenschere eine Fußnagel-Notoperation vornehmen, sodass er sich jetzt nicht mehr in den anderen Zeh gräbt. Und tatsächlich ist es ein ganz anderes Gehgefühl. Ordentlich zugewachsen hier. In dem Zustand habe ich den Weg hier noch nie gesehen. Mann, Mann, Mann. Hier ragen schon die Äste der Bäume der anderen Seite komplett über den Bach. Eigentlich ist es ja kein Bach, sondern künstlich angelegter Wasserweg, weil hier früher Grubengelände war. Und da musste man einiges mit Wasserkunst machen. Ja, guck dir das an. Hammerhart. Ja, was stellen wir fest? Die Bäume sind, ich weiß es nicht, hier sieht es so anders aus. Macht mich fertig. Echt der Knaller. Standen die mal da, wo da gerade das ganze Gestrüpp ist? Oder ist es da, wo jetzt dieses große Loch ist? Oder ist hier die richtige Stelle, was ich aber nicht glaube? Nee, also klar, irgendein Spoilerbild passt hier nicht mehr. Jetzt könnte man natürlich gucken, ob möglicherweise hier noch. Aber ich glaube, das war da drüben. Da, wo der abgesägte Baum ist. Dann messen wir hier einfach neu ein und verlegen den ein paar Meter. Weil das wird wohl am sinnigsten sein. Aber das ist nicht so. Laut dem hier müssten wir noch ein Stückchen weiter gehen. Warte mal. Noch 67 Meter? Dann ist das echt da, wo die abgesägt haben. Guck. Ja, ich war wohl lang nicht mehr hier. Und es hat sich irgendwie komplett verändert. Dann liegt die Dose möglicherweise am ersten Nichtbaum. Es piepst. 8 Meter. Ja, ich würde auch sagen, theoretisch war es mal hier. Hier ist auch nichts. Da muss hier seitlich an so einer Fuhr gewesen sein. Steine oder sowas liegen hier nicht, ne? Das ist doch gut. Ne, alles sieht ganz anders aus, als es hier mal vorher war. Da hat die Natur verdammt stark zugeschlagen. Und naja, da habe ich mir jetzt mal eine andere Stelle ausgesucht. Äußerst passend. Weiß der Geier. Aber zumindest kann die Dose jetzt wieder an den Start. Schön ist das hier ja nicht. Über uns die Autobahn. Neben uns der Zubringer. Aber man kann sich's ja nicht immer aussuchen. Und mit dieser Bombensensation könnte diese Episode enden. Hätte Alex unterdessen nicht mit dem Kapitän geredet. Nach derzeitigen Informationen gibt es nun vielleicht doch noch eine Nordseetaufe per Schiff unter 3G-Regeln. Sofern sich in den nächsten 4 Wochen nichts Gegenteiliges ergibt. So endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 64 vom 24.09.2021. Vergesst nicht, übermorgen am 26.09. wählen zu gehen, sofern noch nicht geschehen, und bedenkt, es muss eine strategische Klimawahl sein. Wir haben viel zu verlieren, und damit meine ich nicht den ganzen Scheiß, den man kaufen kann. Ich meine vielmehr den einzigen Planeten, auf dem man damit was anfangen kann. Vergesst ebenfalls nicht, dass in 3 Monaten Heiligabend ist. Nicht, dass euch das plötzlich und unerwartet überrascht und ihr keine Geschenke für eure Lieben habt. Bedenkt dabei, dass eine Erde mit lebenswertem Klima das beste Geschenk an die Nachwelt ist. Dass die Aktion nicht billig wird, sollte jedem klar sein, aber sinnvoller kann man Geld nicht ausgeben. Vergesst letztendlich nicht, dass ich Kritik, ob positiv oder negativ, gern per Audiobriefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_kd entgegennehme. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.